Hamburg-Büdelsdorf und Kreuz-Rendsburg 2 Kilometer Stau und in Gegenrichtung zwischen Hamburg-Bahrenfeld und Schnelsen 6 Kilometer stockender Verkehr. Deutschlandfunk. Rock etc. Mark Knopfler übt sich gern in Understatement, typisch britisch. Der Gitarrist und Komponist kokettiert mit seinem Erfolg. Er spielt ihn gern herunter. Dabei ist er einer der herausragenden Künstler der letzten 30 Jahre. Auf seinem neuen Album gibt er sich als Freibeuter, wobei der 62-Jährige so rein gar nichts von einem verwegenen Piraten hat, wie Christiane Rebmann im Gespräch mit Mark Knopfler festgestellt hat. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. To her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Das Bluebird Café und Restaurant in Chelsea's King's Road gehört selbst in diesem wohlhabenden Viertel Londons zu den nobleren Lokalitäten. Mark Knopfler hat hierher eingeladen, weil er gleich um die Ecke wohnt. Weil er ein sparsamer Mensch ist, bittet er den Kellner, seinen kalt gewordenen Latte Macchiato zum Aufwärmen in die Mikrowelle zu stellen. Dann begrüßt er mich und erkundigt sich als erstes, wie es so in Deutschland geht. How are things in Germany? Wir in Deutschland sind mit der europäischen Finanzkrise beschäftigt. Aber davon spürt man fernab vom europäischen Festland auf der britischen Insel natürlich nichts, oder? You of course don't have one. No, not at all. As we know. Exactly, yes. Crisis-free UK. Natürlich nicht, sagt er und grinst. Großbritannien ist ja krisenfrei. Knopfler wirkt sehr entspannt. Selbst das laute Brummen und die Vibrationen, die immer wieder von der Gebäudeklimaanlage im Raum nebenan zu uns rüberdringen, können ihn nicht erschüttern. Er ist viel zu sehr darauf konzentriert, über sein neues Album zu sprechen. Es ist ein Doppelalbum, also eine Premiere für den 63-Jährigen. Ich hatte eine sehr kreative Phase und am Ende hatte ich so viele gute Songs zusammen, dass ich damit locker 2 CDs füllen konnte, erklärt er. Knopfler nannte das Album Privateering. Auf dem Cover ist ein etwas heruntergekommener Kleinbus zu sehen, der auf seine Interpretation des Titels hinweisen soll. Auf den Begriff Privateer war er gestoßen, als er mal wieder in seiner Sammlung mit historischen Romanen stöberte. Das ist ein Freibeuter, einer, der in Kriegszeiten von der Krone mit einem Kaperbrief ausgestattet wurde. Die Beute, die er als Kaperfahrer einholte, wurde dann zwischen ihm, der Krone und der Kriegskasse aufgeteilt. Es war also wichtiger, Beute nach Hause zu bringen, als jemanden zu töten. Aus meiner Sicht ist ein Freibeuter heutzutage ein Kleinunternehmer, der mit seinem Transporter unterwegs ist. Oder jemand, der sich sein eigenes Kleinunternehmen aufbaut, zum Beispiel eine Bäckerei. Eine Lebensform, mit der er sich durchaus identifizieren kann, sagt er. Jede Tournee, die er mit seinen Musikern unternimmt, habe doch etwas von einer Kaperfahrt. Absolut. Ich arbeite gern in Eigenverantwortung. Das passt gut zu mir. Es ist genau das Richtige. Wenn ich auf Tournee bin und mit meinen Musikern durch die Lande reise, habe ich ein wenig das Gefühl. Das ist auch einer der Gründe, warum ich für das Foto auf dem CD-Cover diesen klapprigen Van gewählt habe. Das Ganze ist ein nostalgischer Rückblick in die Zeiten, als die Kriterien für die Aufnahme in eine Band noch sehr eigenen Gesetzen folgten. Wenn man früher so einen VW-Bus hatte, war das schon quasi die Garantie dafür, dass man in einer Band mitspielen durfte, sagt er. Yon's my privacy, see how trim she lies. To every man a lucky hand and every man a prize. I live to ride the ocean, the mighty world around. To take a little plunder and to hear the cannon sound. To lay with pretty women, to drink my dear wine. To hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateer. Oh, we will go privateering, yo. Privateering, we will go. Treated worse than scum. I'm no flogging captain, and by God I'll sail with some. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown. To lay with pretty women, to drink my dear wine. To hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateering, oh, we will go. Privateering, yo. Privateering, we will go. Okay, there's my privateer, she's small but she can sting. Licensed to take prizes with a letter from the king. I love the streets and taverns of a pretty foreign town. I tip my hat to the dark-eyed ladies as we're sallying up and down. To lay with pretty women, to drink my dear wine. hear the roll of thunder on a shore that isn't my privateering. Oh, we will go privateering, yo. Privateering, we will go. Britannia needs her privateers each time she goes to war. Death to all her enemies, though prizes matter more. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown. To lay with pretty women, to drink Madeira wine. Thunder on a shore that isn't my privateering. We will go privateering, yo. Privateering, we will go. Die Geschichte mit dem klapprigen VW-Bus auf dem Plattencover ist natürlich ein wenig kokett, denn Knopfler gehört zu den bestverdienenden Musikern Englands. Seine Alben mit den Dire Straits und seine Solowerke haben sich insgesamt 135 Millionen Mal verkauft. Und er hat den Schrank voller Trophäen aller Art. Zuletzt kam noch der Ivor Novello Lifetime Achievement Award dazu. Knopfler liebt teure Autos und er kann sie sich auch leisten. Ebenso wie er sich ohne Rücksicht auf finanzielle Erwägungen für das neue Album eine hochkarätige Musikermannschaft zusammenstellen konnte, mit der er alle Ideen umsetzen und sich auch eine breite stilistische Vielfalt aus Rock, Blues, Folk und Country erlauben konnte. Ich gehe damit wieder auf die Transatlantikreise. Aber diesmal brauche ich mir keine Sorgen darüber zu machen, dass sich die einzelnen Elemente zu sehr vermischen oder nicht klar erkennbar wären. Diese Musiker beherrschen alle Stilrichtungen. Sie gaben mir die Möglichkeit, mich frei zu bewegen. Wenn ich musikalisch in den Süden der USA reisen wollte, kamen sie mit. Wenn ich in den Norden Englands wollte, war das auch kein Problem. Ich hatte also freie Hand, sagt er, und konnte mir jeden musikalischen Wunsch erfüllen. Except now I'm thinking maybe I should have a brass section and some girls. That would be funny. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich vielleicht noch einen Bläsertrupp und ein paar Mädchen dabei haben sollen. Das wäre doch lustig gewesen. Nächstes Mal werde ich Bläser und Background-Sängerinnen dazu holen. Ganz ohne weibliche Verstärkung musste er allerdings auch bei den Aufnahmen zu Privateering nicht auskommen. Immerhin war die australischstämmige, in Kanada lebende Sängerin und Songwriterin Ruth Moody mit von der Partie. There was a great girl on the record, Ruth Moody, who is fantastic, I'm telling you. Ruth Moody ist fantastisch. Sie baut sich gerade eine Solokarriere auf. Sie war eine der Gründerinnen der fabelhaften Gruppe Waylon Jennings, die sich nach Waylon Jennings benannten. Die sind wirklich großartig. Und Ruth kam aus Kanada runter zu den Transatlantic Sessions. Die Waylon Jennings machen ja gerade Pause, weil eine von ihnen Mutter geworden ist. Deshalb hat Ruth einfach mit ihrer kleinen Band weitergemacht. Sie kam nur für diese kleine Solopassage rüber. Das war sehr nett von ihr. Für die Mundharmonika-Parts in den Blues-Tracks holte sich Knopfler Kim Wilson von den Fabulous Thunderbirds ins Studio. Er hält Wilson für den größten Mundharmonika-Spieler unserer Zeit. Im Song Miss You Blues gesellt sich noch Tim O'Brien an der Mandoline dazu. Tim spielt sehr gut Country Blues, aber er kommt auch mit dem keltischen Material klar. Tim ist im transatlantischen Lager zu Hause, aber letzten Endes fühlt er sich in beiden Genres wohl. Es muss immer eine Spannung zwischen den beiden Polen geben. Es ist wichtig, dass man diese Spannung für längere Zeit aufrechterhält. Das ist diese Magie, die manchmal entsteht, wenn Musiker aus verschiedenen Genres zusammenarbeiten. Dann entsteht daraus etwas sehr Schönes Eigenes. Es ist wie eine Synthese. Manchmal will ich mich aber auf einen Stil konzentrieren. Dann verwende ich nur einen Teil der Band. Das ist das, was daran so viel Spaß macht. Miss you blues, baby, miss you. Miss you blues, baby, miss you. You never used to look behind you. That isn't what you do. They don't leave a thing behind you but the miss you. Who's gonna take your place? Fill your. Who's gonna take your place? Fill your seat. You never used to look behind you. That isn't what you do. You didn't leave a thing behind you but the miss you. Miss you. Wenn er nicht arbeitet, zieht sich Mark Knopfler gern mit einem guten Buch zurück. Am liebsten liest er Romane, aus denen er noch etwas lernen kann. The Sisters Brothers, I liked and why? Because it's not you don't expect a Western. Ich fand die Sisters Brothers richtig gut. Das ist ein historischer Roman von dem kanadischen Schriftsteller Patrick DeWitt. Er liest sich wie ein Western. Und eigentlich würde ich nie erwarten, dass mir ein Western so gut gefällt. Das ist so ein abgenutztes Genre. Aber in diesem Fall macht es mir nichts aus. Und dann habe ich kürzlich Penelope Fitzgeralds Die blaue Blume entdeckt. Das ist ein großartiges Buch. Es spielt Ende des 18. Jahrhunderts in Sachsen. Mark Knopfler interessiert sich für Geschichte im Allgemeinen. Mit der Historie seines eigenen Landes im Besonderen beschäftigt er sich im Song Corned Beef City. Da schildert er ein Phänomen aus der Zeit der Rezession, die in den 70er Jahren den Briten das Leben schwer machte. Corned Beef City was a name given to a housing estate in Essex in the Dagenham near the Ford plant. Corned Beef City, das war eine Arbeitersiedlung in der Nähe der Ford-Werke in Dagenham, Essex. Ich hatte etwas über die Rezession gelesen und über die Krise, in die sie die Menschen dort stürzte. Und ich stieß auf diese Geschichte über den Schwarzmarkt für Treibstoff. Die Leute stellten sich mit ein paar Benzinkanistern nachts an der Strecke auf, die die Fernfahrer auf dem Weg in die Fabrik nutzten. Und dann hielten sie die Truckfahrer an, gaben ihnen ein wenig Bargeld und durften sich dafür oben aus dem Tank ein paar Liter Diesel rausholen. So kamen sie günstig an Treibstoff. Give the lorry driver some cash to take some diesel from the top of his tank and just to for your own car or for your own self or whatever it would be. So you buy cheaper fuel. Diese Geschichte machte mir klar, wie gut es mir geht, sagt er. I was thinking how Ich dachte, ich hätte einer von denen sein können. Ich hätte auch arm sein können. Es ist manchmal nur eine Kleinigkeit, die entscheidet, in welche Richtung es im Leben geht. Ich erinnere mich noch gut an die Jahre, als ich völlig abgebrannt war. Und wenn man das selbst erlebt hat, sympathisiert man mit den Menschen, die so etwas tun. Early in the morning, gonna need a man. Wants a truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Double chips and beans, tea and bread and butter, and a day on the machines. Christmas coming with a final demand. So what you got going, cash in hand? So it ain't too quick. Knopflers Identifikation mit den Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht wie ihm heute, legt nahe, dass er sich manchmal zurücksehnt nach den Zeiten, in denen er selbst noch kämpfte und sich seine Karriere aufbaute. Vermisst er diese Zeiten manchmal? I don't miss it, no. There's nothing pretty about it. I'd recommend success to anybody. I think it. Nein, ich vermisse daran gar nichts. Ich würde jedem empfehlen, erfolgreich zu sein. Das hat viele Vorteile. Mein Erfolg ermöglicht mir zum Beispiel, mein Studio weiter zu betreiben. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Freude mir mein Studio macht. Jedes Jahr frage ich ganz ängstlich meinen Buchhalter, und kann ich mein Studio behalten? Und wenn er dann antwortet, ja, kein Problem, dann frage ich nochmal nach, bist du sicher? Mein Studio ist nämlich ein sehr kostspieliges Unternehmen. Immerhin hat er in seinen British Grove Studios auch sein neues Album aufgenommen. Knopfler selbst profitiert nicht nur von den Freiheiten, die ihm seine finanzielle Lage ermöglicht, er kann sich für seine Musik auch alle Zeit der Welt nehmen, obwohl er zwei kleinere Töchter hat. Seit 1997 ist er mit seiner dritten Ehefrau Kitty Aldridge verheiratet. Die britische Schauspielerin und Schriftstellerin hält ihm den Rücken frei. She has just published her third one. Kitty hat gerade ihr drittes Buch fertig. Es bekam sehr gute Kritiken. Ich bin so stolz, dass sie es geschafft hat, sich so großartig um unsere beiden Töchter zu kümmern und nebenbei auch noch ihre Bücher zu schreiben. Ich habe großen Respekt vor Frauen, die die Kinder großziehen und auch noch einen Job managen. Männer haben es da einfacher. Gut, es kommt darauf an, wie sehr sie sich engagieren. Knopfler guckt leicht irritiert. Well, I do very little, I promise you. I get away with the bare minimum. I make breakfast for the girls. Naja, mein Engagement hält sich in Grenzen. Ich komme mit dem absoluten Minimum durch. Ich mache morgens das Frühstück für unsere beiden Töchter und dann bringe ich eine von ihnen zur Schule. Und damit hat es sich dann, was meine Mithilfe betrifft. Kitty tut viel mehr als ich. Sie organisiert den ganzen Rest. Und dann schafft sie es noch, diese wunderbaren Bücher zu schreiben. Knopflers Zwillingssöhne aus seiner zweiten Ehe sind inzwischen erwachsen und auch Musiker. Ben ist Schlagzeuger und spielt in der Band Rocket Dolls. Er ist ein großartiger Drummer und seine Band ist ziemlich erfolgreich. Sie durfte kürzlich mit der angesagten Gruppe Funeral for a Friend auf Tournee gehen. Mein anderer Sohn Joe ist zwar ein exzellenter Gitarrist, aber er hat kein Interesse daran, professioneller Musiker zu werden, was ich nur begrüßen kann. Es geht ihm auch so gut. Es ist wahrscheinlich eine smarte Entscheidung, die Musik nicht zum Beruf zu machen. Wie gefällt den beiden die eher altmodische Musik ihres Vaters? Meine Jungs mögen den Song Gator Blood. Sie finden es gut, wenn ich Slide-Gitarre spiele. Ich spiele ja in einigen Songs Slide-Gitarre. Nicht nur in Gator Blood, sondern auch in Miss You Blues und Don't Forget You Had. In Gator Blood singe ich von einem Typen, der schon in einem früheren Song von mir aufgetaucht ist, in Back to Tupelo. Es geht um Elvis, aber eigentlich eher um seinen Manager Tom Parker und das Chaos, in das er Elvis stürzte. Tom Parker soll ja diese Chicken Show gehabt haben, bei der er Hühner auf einer heißen Herdplatte tanzen ließ. Das ist bezeichnend. In Gator Blood bin ich zu Tom Parker zurückgekehrt. Ein Typ mit einer Hühnershow, der einen Sänger gefunden hat. Einen Vogel, der wunderschön Lieder für ihn singt. Und er reibt sich die Hände und freut sich. Er möchte jetzt schnell die Hühner loswerden und stattdessen diesen Jungen singen lassen. Ich hatte noch nicht mit Parker abgeschlossen. So I hadn't finished with Parker. Hammer on a skillet, up the con. Showman wanging on a ballyhoo chum. Watch our people, I'm a greedy man. Swallow the fishes in the frying pan. Gator blood. I got gator blood. Chicken on a hot plate, gobbledygook. Come on up, honey, take a look. Mighty fine weather this time of year. Shake it till the feather, you chicken, you hear blood. Gator blood. I got gator blood. Chicken on a hot plate, it's gonna dance. Gonna lose these chickens, my first chance. Don't you know I'm a flim flam man. Chicken show ain't worth a damn. Gonna make you into got treasure in a vault. If it gets hit, baby, that's your own fault. Gator Blood ist ein witziges, aber auch sehr bitteres Lied über Träume, die nicht wahr werden. Eine Art Fortsetzungsgeschichte zum Song Back to Tupelo auf Knopflers Album Shangri-La von 2004. When I did Back to Tupelo, I noticed that als ich Back to Tupelo schrieb für mein Album Shangri-La, da lief gerade im Fernsehen der Film Clambake. Es war Elvis' 25. Film, ein eher nicht so überzeugender Film. Und es war klar, dass Elvis damit nicht glücklich war. Selbst unter Schauspielern war man sich ja einig, dass Elvis ein ganz guter Schauspieler hätte sein können, wenn man ihn gelassen hätte. Er verehrte James Dean und Marlon Brando. Aber er durfte nicht die Art Filme machen, die sie machten. Der Colonel, also Parker, hatte an dieser Art von Filmen kein Interesse. Elvis musste damals immer im Zug zwischen dem Studio und Memphis hin und her pendeln. Er war deprimiert und besorgt. Sorgt über das, was da mit ihm passierte. Aber er schaffte es nicht, selbst die Kontrolle für sein Leben zu übernehmen. Für den Text des Songs Haul Away ließ sich Knopfler von einem Buch inspirieren. In Haul Away geht es um den Aberglauben, die Mythen, die Seeleute pflegen. So glauben sie zum Beispiel, dass bestimmte Leute dem Schiff Pech bringen. Darüber erzählt Patrick O'Brien in seinem Buch Kurs auf Spaniens Küste. Da begeht ein Junge Selbstmord, indem er sich an eine Kanonenkugel kettet und dann vom Schiff springt. Ich selbst bin zwar nicht abergläubisch, aber wenn ich so etwas lese, bin ich einfach nur dankbar, dass ich so viel Glück habe, dass ich immer noch das tun kann, was mir Spaß macht. It was a windless night when you left the ship. You never were a steady mover. I gave my hand, oh, but you did slip. I'm a living man and you're a cold one. All the way, all the way. My love is as fair as a girl can be. My wedding ring's a heavy gold one. Now you lie alone in the deep dark sea. I'm a living man in your cold one. Oh, all the way from home. Fresh young breeze to fill our sails and end the doldrums. A lucky ship speeds across the sea. I'm a living man. Thank you. Mark Knopfler ist nicht nur nicht abergläubisch, er ist auch nicht gläubig. Mit Religionen kann ich nichts anfangen, gesteht er. Nein, ich bin wahrscheinlich zutiefst unspirituell. Ich glaube, ich brauche das einfach nicht. Wie kam er denn dann eigentlich mit seinem christlich missionierenden Kollegen Bob Dylan klar, als er Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre mit ihm arbeitete? Knopfler unterstützte Dylan damals bei seinen Alben Slow Train Coming und Infidels als Gitarrist bzw. Produzent. War das nicht schwierig? Ich fand das überhaupt nicht schwierig. Es hat mich nicht überrascht, dass Bob in so eine Phase geriet. Er ist nun mal ein sehr spiritueller Mensch, wirklich ausgesprochen spirituell. Und er ist ein sehr kreativer Mensch, eben ein echter Künstler. Ich musste nur darauf achten, den Songs gerecht zu werden. Aber das tut man als Musiker ja eh. Und wenn du mit jemandem wie Bob produzierst, heißt das eigentlich eher, dass du zum Beispiel entscheidest, wie lang der Geigerpart sein soll. Produzent ist ja ein sehr variabler Begriff. Manchmal regelt man nur ein bisschen den Verkehr. Oder man sagt, so, und jetzt bringt das Piano rein. Mark Knopfler neigt zum Understatement. In Interviews tut er gern so, als seien seine Qualitäten als Songschreiber und Musiker gerade eben mittelmäßig. Und lange Zeit hat er sogar selbst daran geglaubt. Ich werde immer besser darin, Platten zu machen, die ich mir selbst anhören mag. Meine neueren Platten kann ich mir sogar selbst anhören, ohne dass es mich nervt. Das überrascht mich. Dass ich meine eigene Musik hören mag, ist eine ziemliche Errungenschaft für mich. Bis vor kurzem hatte ich nämlich Probleme damit. Aber der Toleranzwert steigt stetig. Als Musiker hofft man einfach, dass man mit seiner Kunst andere Künstler anregt. Und ich glaube, das gelingt mir. Ich glaube, dass ein genuin kreativer Prozess den Anstoß für weitere kreative Prozesse geben kann. Das ist so, als würde man einen Gegenstand in einen Brunnen werfen und das Wasser spritzt hoch, die Tropfen verteilen sich. Manchmal kann man mit Musik erreichen, dass die Menschen endlich ihre Ziele verfolgen, dass sie das tun, wovon sie schon lange träumen. Wenn mir also jemand, den ich respektiere, sagt, dass er etwas gut findet, was ich geschrieben habe, und dass es ihn angestoßen hat, endlich bestimmte Ideen umzusetzen, dann macht mich das glücklich. Mehr kann man sich als Künstler doch nicht erhoffen. Doch ein Wunsch fällt ihm noch ein, und er nimmt dabei Bezug auf das, was er am Anfang unseres Gespräches sagte. Ich hoffe, dass ich eines Tages die Stufe erreiche, wo ich mir eine Bläsertruppe ins Studio holen kann. Lauter Jungs in rosa Anzügen. Nein, ich mache nur Quatsch. Ich würde dann natürlich einen türkisfarbenen Lamé-Anzug tragen. Gut, zu der an die Dire Straits-Zeiten erinnernde Ballade Go Love von seinem aktuellen Album hätte der erhöhte Glamour-Faktor eh nicht gepasst. Da besingt er die ambivalenten Gefühle, die er mit seiner Heimat verbindet. Im Song Go Love geht es um das Gefühl, das ich habe, wenn ich dorthin zurückgehe, wo ich herkomme, in den Nordosten. Es geht da um die Beziehung, die ich zum Nordosten Großbritanniens habe. Manchmal, wenn ich mal wieder dorthin gefahren bin, frage ich mich, ob ich nur dorthin gehe, um gleich wieder gehen zu können. Kommen, um zu gehen, sozusagen. Ich könnte dort nicht wohnen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht in Deutschland. Man fühlt sich mit dem Ort, aus dem man kommt, verbunden. Aber wenn man dort ankommt, weiß man ziemlich schnell wieder, warum man von dort mal weg ist. Warum man den Ort verlassen musste und zum Beispiel nach Berlin ziehen musste. Leben Sie in München? Sie fahren sicher ab und zu nach Norddeutschland. Und wie lange bleiben Sie dann dort? Genau so geht es mir. Ich liebe meine alte Heimat, aber ich könnte dort nicht leben. Had to leave for certain. Well, I'd come back now and then. Maybe I'm just returning so I can leave again. The wind comes softly blowing from the cold gray sea. She leans into my collar, starts whispering to me. Go love if you're going, keep looking down the track. Go love if you're going, I'll be here when you come back. Go love if you're going. Go, love, if you're going. If you're going, don't stay on account of me. Go, love, if you're going, if that's the way it's got to be. Go, love, if you're going, you keep looking down the track. Go, love, if you're going, I'll be here when you come back. Go, love, if you're going. Go, love, if you're going. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den britischen Musiker Mark Knopfler von Christiane Rebmann. Deutschlandfunk. Programmtipp. Das Ziel, das wir formulieren, besteht darin zu sagen, dass wir 2 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß reduzieren werden. Öfter mal das Fahrrad nehmen, auch mal Gemüse essen und Stoß statt Kipp lüften. Klimaschutz kann so einfach sein. Ganz wichtig ist, sorgsamer Umgang mit den Lebensmitteln, versuchen weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Zur UN-Weltklimakonferenz in Doha drehen sich die Verbrauchertipps diese Woche um die Frage, wie man seinen persönlichen CO2-Verbrauch reduzieren kann. Wenn ich Stoß lüfte, dann tausche ich wirklich die Luft aus und das Mauerwerk bleibt noch warm. Klimaschutz zum Selbermachen. Die Verbrauchertipp-Serie. Ab morgen täglich um 6.25 Uhr in den Informationen am Morgen und um 11.55 Uhr in Umwelt und Verbraucher. Auf alle Fälle sollte man auch bei Küche und Bad darauf achten, wenn man da drin ist und Feuchtigkeit produziert, dass man die Tür